Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Sex im Alter, so heißt unser Thema heute Nacht. Und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, über Sex im Alter. Was haltet ihr von Sex im Alter? Welche Schwierigkeiten gibt es? Und was gibt es vielleicht auch Schönes und Besonderes, wenn man schon in die Jahre gekommen ist in Sachen Sex und Erotik? Meine Telefonnummer 0180 5678 111. Und jetzt bin ich gespannt auf Anna-Maria und die ist 55 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja. Es geht um Folgendes. Gehst du noch ein bisschen näher ans Telefon, Anna-Maria? Ja. Mhm. Es geht um Folgendes. Ich war in erster Ehe mit einem sehr sexsüchtigen Mann verheiratet. Mhm. Also ich musste halt ihm zu Willen sein, ob ich wollte oder nicht. Ich habe dann also nach 15, 20 Jahren gesagt, also mein Körper kannst haben, so oft du willst, also mein Herz gehört da schon lange nicht mehr. Mhm. Und habe mich auch dann nach 27 Jahren trennen können. Aber erst nach 27 Jahren? Ja, weil ich einfach auch den Kindern den Vater nicht nehmen wollte. Wie viele Kinder hattest du? Wie viele? Zwei. Zwei. Mhm. Und dann habe ich einen sehr, sehr lieben Mann kennengelernt. Also wir lieben uns heute noch wie am ersten Tag. Und es war auch wunderbar im Bett, wie im siebten Himmel. Mhm. Und seit zwei Jahren habe ich keine sexuellen Gefühle mehr. Schlagartig? Schlagartig, ja. Ich weiß nicht, wir sind tief traurig. Keine sexuellen Gefühle mehr zu ihm oder generell keine mehr? Ich habe keine sexuellen Empfindungen mehr. Das heißt, du onanierst auch nicht? Nein. Nein. Nein. Und mein Mann hat zwischenzeitlich auch Potenzprobleme bekommen. Mhm. Weil wir sind beide 55 und ich denke, da könnte es vielleicht schon anfangen, aber er merkt, dass er mich, er kann sich noch so bemühen, er merkt, dass ich einfach nichts empfinde. Anna-Maria, wenn ich nochmal fragen darf, die erste Ehe, diese 27 Jahre, habe ich das richtig verstanden, wenn ich jetzt sagen würde, da hast du sexuell gar nichts von gehabt? Doch, ich habe Höhepunkte gehabt, aber... Mhm. Wenig. Aber es war für dich keine wirklich schöne Zeit, im Hinblick auf Sexualität. Nein. Das ist erst durch den zweiten Mann gekommen. Ja, bei meinem zweiten Mann, also war ich wirklich im siebten Himmel immer. Wie alt warst du, als du ihn dann, seid ihr verheiratet? Ja, ja, ne? Wir sind 6 Jahre verheiratet und 7 Jahre wohnen wir zusammen. Ja, also warst du Anfang 40, Mitte 40 so? Ne? 49. Mit 49. Also 48 war ich. 48, ja genau. Mein Mann ist genauso alt. Mhm. Und wir sind halt über dieses tief traurig, weil er hat seinen Spaß und er merkt, dass ich eigentlich das alles mitmache, weil ich ihn eben sehr lieb und ich gönne es ihm auch und so. Das heißt, ihr schlaft schon miteinander, aber, du empfindest nichts dabei. Aber ich empfinde gar nichts mehr. Hast du irgendeine Erklärung? Eine Vermutung? Nein. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich sehne mich nach meinem Mann. Ich bin überglücklich, wenn er mit mir schlafen will und so. Hast du das denn mal versucht, wenn es mit deinem Mann schon nicht mehr so klappt, mit den sexuellen Gefühlen, ob du es selbst denn zustande bringst, die dir selbst noch Spaß zu... Nein, habe ich noch nie versucht. Versuch das doch mal. Ja? Ja, ich würde jetzt alles mal ausprobieren. Vielleicht ist das wieder ein Weg, der dich dann auch zu deinem Mann und zu der erfüllten Sexualität mit deinem Mann bringen könnte. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Ja, ich kann mir das bloß nicht vorstellen. Also ich glaube, für unser Alter ist das nicht so leicht vorstellbar. Ja, aber ich habe ja schon mit älteren Damen und Herren gesprochen, die viel älter waren als du, Anna-Maria, die sehr viel Spaß mit sich selbst hatten. Also das ist, glaube ich... Ich habe zwar mit meiner Frauenärztin drüber gesprochen, aber ich denke, die hat es eher abgetan, als wenn das so normal wäre. Find ich überhaupt nicht normal. Und wenn die Frauenärztin das so getan hat... Ja. Ist sie vollkommen im Unrecht. Mit 55 Jahren hat man natürlich noch, soll man noch Spaß am Sex haben. Ja, ich denke, ne? Auch, auf jeden Fall. Das kann doch nicht gewesen sein, jetzt, wo es am schönsten ist. Ja, genau, vor allen Dingen, wenn du jetzt eine tolle Ehe hast und wo es alles funktioniert. Sehr schöne Ehe. Liebe Anna-Maria, ich würde Folgendes vorschlagen, wenn du, ich bin ja nur kein Sexualtherapeut, vielleicht ist es wirklich eher ein psychologisches Problem, dass du, versuch es erstmal dass du selbst mit dir immer versuchst, ein bisschen Spaß zu haben. Wenn das nicht gelingt, dann würde ich dir und euch sehr dringend empfehlen, mal in eine Sexualberatung zu gehen. Ihr beide zusammen. Man sollte ja alles ausprobieren, um vielleicht, dass es wieder schön wird und gut wird wie vorher. Ja, das hat die Frauenärztin auch vorgeschlagen, aber sie sagt, das gibt sich schon wieder, also das geht vorüber. viele Frauenärztinnen sind eben keine guten Psychologinnen. Ja, ne? Ich glaube. Ja. Möchtest du denn mit meiner Psychologin vielleicht noch ein paar Worte sprechen? Ja. Ja, das ist die Elke heute Nacht. Dann leg mal auf und die ruft dich gleich nochmal zurück. Mhm. Ich danke dir für deinen Anruf und für das Vertrauen. Ich wünsche dir eine schöne Stunde. Und hoffe, dass ihr das wieder hinkriegt, ihr beiden. Ja, das würde man sehr wünschen. Alles Gute. Ja, tschüss, Anna-Maria. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Sex im Alter. Und ich möchte natürlich vorwiegend mit älteren Leuten reden und möchte von euch wissen, wie ihr das erlebt. Wie erlebt ihr die Sexualität im Alter? Nimmt es zu? Nimmt es ab? Gibt es Probleme? Habt ihr Probleme mit der Partnersuche? Gibt es vielleicht auch Schöneres? Man kann sich auch denken, dass man, je älter man wird, desto besser kennt man den Körper, den eigenen Körper oder den Körper des Partners, dass es vielleicht noch viel intensiver wird. Wann habt ihr vielleicht bemerkt, eine Frage an die viel Älteren von euch, dass es vielleicht doch ein bisschen nachlässt oder auch nicht? Also rundherum, Sex im Alter, darüber würde ich gerne mit euch reden. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Gisela ist 65 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Hi. Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Blendend. Blendend. Ich habe gerade meine Geburtstagsfeier beendet. Wie, hast du Geburtstag? Ja, gestern am 25. März. Darf ich dir nachträglich ganz herzlich gratulieren? Dankeschön. Alles Gute. Ich kann das gar nicht glauben, dass ich mit dir schnacke. Ja. Also, du rufst... Ich höre deine Sendung schon seit Anno Tag, du. Ist das wahr? Fantastisch. Du rufst aus dem schönen Norden an. Nein, ich rufe aus, soll ich sagen, aufs Neues. Ah, ne, weil du sagst mit dem Schnacken. Ich dachte, dass du ja, ich bin in Norddeutschland groß. Siehst du, ich ahnte es schon. Ja, und jetzt hast du dich 35 Jahre im Ausland. Und jetzt hast du dich bei mir gemeldet zum Thema Sex im Alter. Ja. Erzähl mal. Ist fantastisch. Fantastisch. Ja. Und ich bin Krankenschwester und ich habe mich spezialisiert auf die Krankheiten der Älteren. Ne? Ja. Also ich meine, seit heute bin ich Rentnerin, aber ich war vorher Krankenschwester und ich finde, es ist abscheulich, dass hier noch in deutschen Altenheimen und so weiter, dass das unterbunden wird. Mhm. Ich hatte mal einen Anruf von einem Zivildienstleistenden, glaube ich, war das, aus dem Altenheim. Ja, habe ich mitgekriegt. Hast du mitbekommen, ne? Mhm. Der hat das ja wohlwollend, die haben das ja wohlwollend zugelassen, ne? Dass da ein bisschen was abgeht. Ja, also in Amerika ist das erlaubt. Ich habe 21 Jahre in Amerika gewohnt. Ich bin seit 1992 erst wieder hier zurück in Deutschland, weil meine Mutter so krank wurde, ne? Aber da ist das erlaubt und da ist das auch richtig. Und das wundert mich im Puden Amerika, dass die da locker drauf sind. Doch, da ist das so. Und ich meine, was mich auch hier in deutschen Altersheimen, ich meine, ich habe tollen Sex. Ich habe einen Mann, der 15 Jahre jünger ist, was will ich mehr? Wolltest du hauptsächlich über die Situation in den Altenheimen mit mir reden oder wolltest du auch gerne mit mir über dich reden? Also über beides. Über beides. Ich würde natürlich auch sehr gerne mit dir über dich reden. Du sagst, mit 65 Jahren hast du noch guten Sex. Du hast einen 15 Jahre jüngeren Mann. Ja. Ich habe es gerade schon so formuliert. Hast du den Eindruck, dass je älter du wirst, das Erleben vielleicht sogar intensiver und besser wird? Es wird intensiver und besser. Denn als junges Mädchen, als ich jung war, da war ja, und kannst ja sagen, da war hier in Deutschland Sex quasi verpönt. Mhm. Nicht? Also ich meine, es war grauenhaft hier. Und die meisten, meine Freundinnen, die ich so kenne, also mit denen ich noch bekannt bin, das sind alte Frauen. Mhm. Und die haben auch keinen Sex mehr. Redest du denn mit deinen gleichaltrigen Freundinnen? Ja, natürlich. Das schon. Und die haben keinen Sex mehr, keine Lust. Um Gottes Willen, das tut man doch nicht mehr in diesem Alter. Glaubst du denen das wirklich? Bei manchen ja. Mhm. Aber ich habe auch Freundinnen, die sind genauso wie ich. Ey, Sex ist klasse. Und jetzt ist es erstmal besonders schön, denn heutzutage, man fühlt ja auch, das haben wir ja früher gar nicht getan, wenn du ins Bett gegangen bist, von wegen, dann kamen die Hände über die Bettdecke, nicht? Kannst du, wenn du dich so zurückerinnerst, kannst du sagen, ab welchem Alter du angefangen hast, die Sexualität wirklich zu genießen? Oder mich mal selbst zu befriedigen? Oder dich selbst zu befriedigen? Ja. In welchem Alter? Ich würde sagen, da war ich so 40, 45. Echt so alt schon? Ja, also vorher hatte ich ja absolute Angst davor. Und das war ja höllisch. Im Prinzip war vorher tote Hose untenrum, oder wie? So quasi. Kann man sagen. Mhm. Ja, und von wegen, dass du mal mit deiner eigenen Brust spielst oder so, das gab's ja gar nicht. Guck mal, die Anna-Maria sagte gerade auch, in meinem Alter noch onanieren, ne? Wie alt ist die? 55? 55, ja. Ja, also hör mal, wo kommen wir denn da hin? Gisela, wie oft schläfst du mit deinem Partner? Wie oft gibt's denn Sex also in der so, Woche? Ich würde so sagen, so drei, vier Mal in der Woche. Finde ich schon eine stramme Leistung. Ja, also hör mal, wo sonst verrostet man, verstehst du? Hast du denn jetzt auch dann während des Älterwerdens, ich sage jetzt mal so, Praktiken oder Spielarten entdeckt, die du gerne hast, die dir früher vielleicht völlig fremd waren? Ja, habe ich. Magst du es erzählen? Also, ja, wie soll ich sagen? So Oral Sex, ja. Das gab es doch früher gar nicht, ne? Ja, das war ganz tabu. Früher. Ja, vergiss es. Ja. Und heutzutage, sage ich mal, habe ich den Mut, meinem Partner zu sagen, hör mal, dies und dieses habe ich gerne. Mhm. Und das tut mir gut oder das reizt mich oder wie sagt man? Ich bin ja, wie gesagt, ich war ja 35 Jahre aus Deutschland. Das macht mich geil oder so. Ja. Mit was hast du besonders gerne im Bett? Was habe ich besonders gerne im Bett? Also wenn der Mann meine Brüste küsst oder mich streichelt oder an meinen Armen. Ich weiß gar nicht, wie das... Also eben alles, was früher verboten war. Ja, also ich mag auch schon, dass so auch dieses gesamte erotische Empfinden wichtig ist bei dir. Unbedingt. Früher war es nur die Rein-Raus-Nummer im Dunkeln und jetzt ist es... Licht aus, heute genau. Licht an. Ich möchte deinen Körper sehen, fühlen. Sag mal, Stichwort Körper. Nun ist man mit 65 nicht mehr so stramm und straff wie mit 25. Hast du da ein bisschen Hemmungen vor deinem Partner? Nein, warum denn? Ja, ich frage ja nur, das könnte ja sein. Nein, du hast schon recht, Jürgen. Nee, warum sollte ich? Ich meine, ich liebe mich selber und ich finde, ich bin auch schön. Ich habe unheimlich viele Narben an meinem Körper. Ich hatte mal 2 Liter Blut in der Bauchhöhle rumschwirren und da haben sie mich von oben bis unten wie so ein Schwein halb aufgeschlachtet. Und ich habe diese furchtbare Narbe und ich habe noch ein paar andere Narben. Also. Aber das ist alles wurscht. Ja. Dem Partner ist es egal. Das lässt mich kalt. Also ich würde sagen, jetzt kann mein Freund auf meinem Bauch die Landkarte finden und kann von Neuss nach Köln gehen. Ich frage dich nur, mit was er die Landkarte findet. Gisela. Ja, eben. Mit der Zunge. Mit der Zunge. Jürgen, darf ich dir mal was sagen? Ja. Ich habe gestern diese alte Ziege gehört. Also ich höre dich ja schon seitdem ich aus Amerika zurück bin, seit deiner Sendung vom ersten Tag bis zum letzten. Mhm. Also die fand ich ja unheimlich komisch, du. War die besoffen oder was war los? Das war die Frau, die kritisiert hat, dass wir zu viel über Sex hier reden. Ich hatte auch ein wenig den Eindruck, dass sie ein bisschen angezwitschert war. Also die war doch krank. Die tickt ja doch nicht mehr richtig. Du, und ich will dir noch was sagen. Hör mal zu, ich war doch so lange im Ausland, da habe ich doch die Hella von Sinnen, deine Freundin, gar nicht gesehen. Ja. Und letztens war im WDR, hat sie... Ihr Programm wurde gezeigt, ne? Ach, war das klasse, Also die Frau ist klasse. Ein großes Entertain-Talent. Die ist klasse. Tolle Schauspielerin. Du hast eine fantastische Freundin. Ja. Und sie aber auch einen sehr guten Freund. Ja. Du, ich habe heute Geburtstag gefeiert. Ja, hast du viele Gäste? Am 65. Du, da waren Schwule hier, da war alles hier und das war klasse. Also ich sehe schon, die Gisela ist eine ganz aufgeschlossene Frau. Sie hat mit ihren 65 Jahren noch super viel Spaß am Körper, an der Erotik, am Sex. Aber und sie hat ein Plädoyer gerade am Anfang losgelassen. Ich will dir mal was sagen. Weißt du, was uns passiert ist? Na? Wie ich in Amerika habe ich im Altersheim gearbeitet, nicht? Und da war ein älterer Herr, was heißt älterer Herr? Das war ein Italiener, der war 103 Jahre alt. Mhm. Du, da konntest du nicht alleine ins Zimmer gehen. Wenn du da reingegangen bist und du hast ihn gewaschen, da stand sein, wie sagt man hier in Deutschland, Schliedewutz? Kann man so sagen, ja. Sein Penis. Mit 103. Du, der stand aber senkrecht. Das sollst du nicht glauben und da sag mir ja nicht, dass Sex im Alter nicht mehr schön war. Das oder schön ist. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf, Gisela. Und viel Spaß und ein gutes Leben weiterhin. Und ich will dir was sagen, deine Sendung ist absolut klasse. Dankeschön. Ich absolut toll. Eines Tages komme ich von Neuss nach Köln und dann trinken wir uns ein. Das machen wir. Auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Tschüss, Gisela. Auf die Sex besonders. Genau. Tschüss. Tschüss. 103 Jahre und er steht noch. Ich hoffe, dass ich auch 103 Jahre alt werde und dass dann auch noch alles so schön funktioniert. Ich begrüße ganz herzlich 82 Jahre alt. 82 Jahre alt. Anni! Ja? Ja. Ja. Hallo Anni. Ja, hallo Robian. Du hast mich angerufen zum Thema Sex im Alter. Ja. Warum? Na, ich wollte mal mit dir sprechen. Ja, über dieses Thema. Jo, kann man. Hast du mit deinen stolzen 82 Jahren noch Sex? Selber ja. Selber ja? Ja. Also du befriedigst dich durchaus ab und zu selbst, ja? Ja. Und wie oft kommt das vor? Eine Woche einmal. Einmal die Woche. Oh. Ja. Was denkst du dir denn dabei? Ist schön. Ja, ja, denkst du dann an schöner wie früher, wie man einen Vater hatte. Ist schöner? Ja. Warum? Weil man, da hat man nicht immer. Also mit dem Partner? Partner hat man nicht immer Erfolg, ne. Ja. Nee. Denkst du denn dann an Männer, wenn du dich selbst befriedigst? Oder? Oh ja, ich denke auch an Männer. an was denn noch? An was denkst du denn noch, also an Männer? No. Oh, es wäre mal schön, wenn man einen hätte, der einen so liebevoll in den Arm nimmt. Ja, ja. So. Lebst du alleine, Anni? Ja, ich bin alleine. Ja, du hast aber eine eigene Wohnung, du lebst nicht im Altenheim. Bitte? Du hast eine eigene Wohnung noch? Ja. Ja? Mhm. Und wann hattest du deinen letzten Partner? Wie alt warst du da? Ja, der letzte Partner war vor 4 Jahren. Ach doch, noch vor 4 Jahren. Ja, wir waren in Köln. Ja. Der ist auch vor 2 Jahren gestorben. Ja. Der hat mich ab und zu besucht. Nun kann ich mir vorstellen, dass man in dem Alter, mit 82, ist das gar nicht so einfach, wieder einen neuen Partner zu finden. Ach nee, ich lege auch keinen Wert drauf. Legst keinen Wert drauf? Also du... Wenn ich einen lieben... Ich habe 2 noch gehabt nach meinem Mann und das waren Trinker und dann habe ich keine schöne Erfahrung. Mhm. Wie oft warst du verheiratet? Einmal. Einmal. Ja. Wie war deine Sexualität so früher, in jungen Jahren? Ja, ich hatte einen brutalen Geizhals als Mann und dann habe ich nicht viel Sex gehabt. Mhm. Ich meine, die Psyche muss immer mitstimmen beim ja, Sex. Ja. Und wenn man drangsaliert wird, dann hat man keine Lust auf Sex. Also hast du da nicht so dolle... Habe ich nicht viel gehabt, nee. Nicht viel von gehabt. Das letzte 14 Jahre überhaupt nichts mehr. Mhm. Nee. Also kann man jetzt sagen, dass es dir eigentlich so mit dir alleine ganz gut geht? Ja, mir geht es gut. Ja, nimmst du, jetzt muss ich dich ganz indiskret fragen, wir reden ja ganz offen miteinander. Ja, sicher. Hast du auch irgendwelche Gegenstände? Hast du oder machst du es mit der Hand? Hand. Mit der Hand alles. Mhm. Hand. Hast du auch Freundinnen noch in deinem Alter? Ja, ich habe noch Freunde, die sind jünger. Und redest du mit denen darüber? Nee. Nee, ne? Nee. Die haben ja alle noch ihren Partner. Ja, aber da ist Thema Sexualität auch ein Tabu. Ja, auch Gott, man baut schon mal Witze. Mach mal Witze, ja. Witze. Nein, ich muss dir ein Kompliment machen. Ich finde das ja ganz toll, dass du mit 82 Jahren hier so ganz, ganz locker erzählst, ich onaniere einmal in der Woche. Ich bin auch sehr flexibel. Ja, ich lebe doch mit jeder Jungen auf. Ja, ja. Wenn du, bist du noch gut auf den Beinen? Oh ja. Ja, das heißt, du gehst auch öfters raus. Du gehst öfters auch auf die Straße. Ich tue viel verreisen. Ah, wohin zum Beispiel? Das letzte war ich noch in Gardasee, da fahre ich Pfingsten wieder hin. Schön. In Istrien war ich und in Rom. In Rom auch? In Venedig, ja. Also eine ganz vitale ältere Dame. Ja. Wie ist denn das so, wenn du unterwegs bist? Guckst du den Männern auch schon mal ein bisschen hinterher? Ach ja. Ja? Man hat schon mal freundliche Mitreisende. Ja. So, ja. Ich habe mal mit einer älteren Dame gesprochen, die hat mir erzählt, dass sie immer so gerne Fußball guckt. Und ich sage, warum denn? Interessierst du dich für Fußball? Nein, überhaupt nicht. Ich gucke mal auf. Habe ich nichts übrig. Ja, nee, die hat mir auch gesagt, für Fußball habe ich nichts übrig. Die hat mir gesagt, ich gucke mal auf die Beine von den Männern. Ja, ja. Kannst du das verstehen und nachvollziehen? Ja, sicher. Ein bisschen schon. Sicher. Liebe Anni, ja. Ist es denn so ein Traum von dir, doch nochmal vielleicht, du hast es gerade so auch gesagt, nochmal so in die Arme genommen zu werden, ein bisschen Zärtlichkeit zu... Wenn mal einer käme. Ja? No. Würdest du nicht Nein sagen? Nein. Ja? Es kann ja passieren, wenn du immer auf Reisen gehst, lernt man Leute kennen, vielleicht. Ich habe hier einen, der nimmt mich schon mal in den Arm, aber der hat eine Freundin. Ach so. Und dann will ich ja noch in die Augen gucken, dann will ich weiter nicht. Ist klar, aber den würdest du nicht abschlagen. Das könnte mein Sohn sein. Ach so. Also der mag mich und der ruft auch schon mal vom Betrieb aus an. Ja. Und so, ja. Würdest du? Sag auch meiner Inge nichts. Ne? Ja. Wie alt ist der? Der ist 65. 65. 65. Mhm. Könnte dein Sohn sein, stimmt. Ja, könnte mein Sohn sein. Würdest du denn auch einen viel jüngeren Mann nehmen? Also ich sage jetzt mal einen 50-Jährigen. Oh, würde ich. Würdest du schon? Ja, er müsste mir sympathisch sein. Ist klar. Gut riechen. Gut riechen, ja. Also gut nach Parfum, oder? Sauber sein, ne? Sauber sein, ja. Anni, ich habe mich sehr gefreut, dass du angerufen hast, mit dir gesprochen zu haben. Bis 4 Wochen wusste ich auch nichts von deiner Existenz. Nein, und dann hast du mich entdeckt. Sauber Nacht, Mensch. Der Zufall hat sich mein Radio an den Ohr gemacht und habe ich ein Gespräch von dir gehört. Ja. Ja. Und seitdem bist du mir treu. Ja, das habe ich gestern Abend habe ich nicht gehört, weil ich heute Morgen zum Arzt musste, muss ich früh in den Zug. Ist klar, dann kann man. Da kann man nicht so lange aufbleiben. Ich hoffe, dass du mir treu bleibst. Ja. Und wünsche dir mit dir selbst viel Spaß und vielleicht doch noch einen netten Mann demnächst. Vielleicht klappt das ja am Gardasee, Pfingsten. Ja, auch ja. Wer weiß. Tschüss, Anni, alles Gute. Alles gut, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So nette alte Leute haben wir hier im Publikum. Mann, das freut mich sehr. Roland ist nicht sehr alt und meldet sich aber zum Sex im Alter, zum Thema Sex im Alter. Er ist 36. Ja, guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Tolle Frau gerade, ne, die Anni. Die war klasse. Ja. Ich wünsche dir, dass du noch einen ganz netten Mann findest. Ich auch. Und dir, dass noch 103 Jahre wird, dass das noch dazugehört. Roland, wieso hast du dich gemeldet zu dem Thema? Ja, ich bin Stationsleiter, nennt sich jetzt in einem alten Pflegeheim, also Bereichsleiter. Mhm. Ein recht neues alten Pflegeheim, katholische Einrichtung. Und wir Pflegekräfte, wir haben natürlich dort immer mal wieder auch Situationen, ja, wo Sexualität im Alter stattfindet. Mhm. Beschreib mal so eine Situation. Ja, erstmal ganz kurz, unsere Bewohner, die sind im Schnitt alle zwischen 80 und 90 Jahren. Mhm. Also schon sehr ältere Menschen. Sehr alte Menschen, mhm. Ja. Und es kommt also immer wieder vor, wenn die Bewohner in den Betten liegen, in der Regel sind es Einzelzimmer, wenige Zweibettzimmer, dass wir gerade bei den Frauen durchaus immer wieder sehen, dass die auch mit dem Hand im Genitalbereich rumspielen, tatsächlich, also sprich auch onanieren. Mhm. So etwas wird also schon häufiger mal gesehen oder bei Männern durchaus auch, dass da auch die Hand angelegt wird beim Pornofilm. Ach, die Jungs kommen dann auch an Pornofilme? Ja, ja, sicherlich. Also da gibt es durchaus mal Bekannte oder vielleicht sogar aus dem häuslichen Bereich, die mitgebracht werden, weil es wird ja nicht kontrolliert, was mitgebracht wird. Also man darf in eurer Einrichtung, obwohl es eine kirchliche Einrichtung ist, Pornofilme gucken. Es gibt doch, spricht doch nichts dagegen. Nein. Ich frag's ja nur mal so. Nee, da spricht nichts dagegen. Ja. Ich denke mir, also vom Führungsteam her wird das alles sehr, sehr locker gesehen. Mhm. Und da wird also auch keine Grenze gesetzt, weil Sexualität gehört einfach dazu, auch im Alter. Ist das denn deine oder eure Erfahrung auch, wie wir es gerade gehört haben, dass die Sexualität eigentlich nie verlischt, dass also im ganz hohen Alter, über 90 Jahre, auch die Leute dann noch rege sind? Die erlischt grundsätzlich nicht. Aber was Anni gerade schon mal angedeutet hat, es findet eine Werteverschiebung statt. Das heißt, es kommt gar nicht mehr so auf den körperlichen Sex an, sondern sehr, sehr viel auf Streicheln, auf Gefühle zeigen, auf in den Arm genommen werden. Auf Erotik. Ja, natürlich. Sehr Erotik so. Ist prickelt. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel so ein Beispiel. Es hatten sich also ein Pärchen hatte sich ineinander verguckt, Mann und Frau, beide etwas verwirrt auch schon. Ich meine, wir haben sehr viele Verwirrte auch bei uns, oder teilweise Verwirrte. Und man merkte richtig, es wurde dort eine Beziehung aufgebaut. Der Mann lebt in einem Zweibettzimmer und der Mitbewohner musste mal ins Krankenhaus. Und in der Zeit, wo er im Krankenhaus war, haben wir dann also immer die beiden dann zusammen zum Mittagsschlaf geschoben, die Betten aneinander geschoben und sie lagen dann glücklich, Hände haltend im Bett und wenn sie dann abends dann zum Beispiel dann auch in ihre getrennten Zimmer gingen, dann Küsschen hier, Küsschen da und bis morgen, unheimlich süß. Das ist ja nett und sehr vorbildlich. Wahrscheinlich hat man jahrzehntelang dieses unterbunden, ne? Auch aus moralischen Gründen, gerade vielleicht auch in konfessionell geführten Häusern. Ja, natürlich. Ja, wie ist das denn, ihr seid nur junge Leute in der Regel, das Pflegepersonal, gibt es da auch schon mal so Anwandlungsversuche oder Anmachversuche? Natürlich, also seitens der Bewohner gibt es das durchaus, also bei den Männern, die dann also bei Frauen schon mal so entsprechende Sprüche setzen oder auch bei mir selber, dass also schon mal die Damen dann den Klaps hinten drauf oder wenn man so dann abends nach der Abendpflege zu den Bewohnern geht, ihnen Gute Nacht sagt, schon mal ins Bett reinziehen und ein Küsschen gibt und nochmal Streicheleien halten, sich abholt letztendlich. Natürlich. Sowas. Aber das ist alles im Rahmen des Normalen und wird geduldet und auch natürlich mitgemacht. Das ist auch sogar gewünscht, weil man baut ja nun unheimliche Beziehungen. Na sicher, klar. Ich stelle es mir sehr traurig allerdings vor, wenn Leute sehr alt sind und alleine sind und diese Sehnsucht haben und eben dann keinen Partner mehr finden und letztendlich dann doch auf sich selbst angewiesen sind. Das ist wahr, aber ich denke mir, da ist kaum was dran zu ändern. Also ich denke mir, in solchen Einrichtungen ist ja immer noch die Möglichkeit der Kontakte zu anderen. Ja. Im Gegensatz, wer nur alt ist und alleine wohnt. Nun gibt es ja auch den Fall, ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt, ich weiß es von der Behindertenbetreuung, dass Leute schon so angeschlagen sind, so bettlägerig sind, dass sie eigentlich selbst gar nicht mehr viel machen können, dass dieser Trieb aber immer noch da ist. Geratet ihr als Pflegepersonal schon mal in die Situation, dass ihr sogar behilflich sein müsst dabei, beim Onanieren? Also den Fall hatten wir noch nicht. Ich denke mir, da weiß man natürlich nicht, also gerade bei so Bettlägerigen, die du jetzt ansprichst, wenn da Pflege durchgeführt wird, werden ja auch die intimsten Stellen gewaschen, wahrscheinlich auch gereizt. Also mit Waschlappen zum Beispiel, wenn ich weibliche Genitale auch wasche, da wird ja auch richtig dann in dem Bereich richtig gewaschen. Und ich kann mir durchaus dann auch vorstellen, dass es für die eine oder andere durchaus auch sehr wohltuend sein kann. Oder wenn man die Brüste wäscht. Aber ich habe da noch eine sehr, sehr schöne Begebenheit mal gehabt. Das war vor unserem Dienstzimmer, so eine kleine Glaskanzel. Und da saß ein Pärchen, was sie dort auch gefunden hatte. Sie fühlten sich völlig unbeobachtet. Also diese Grenze hatten sie alle noch. Und ich sah nur, wie sie an seiner Hose zu schaffen machte, auch aufmachte und also sehr interessiert da reingriff. Dann ging leider ein Notfall, ich wollte sie nicht stören, aber es ging eine Notklingel, ich musste raus und sie hörte noch schlagartig auf und hinterher so, als sie mich dann alleine sah, sagte sie mir nur, sowas habe ich noch nicht erlebt. Der hatte vielleicht einen langen und das musste ich also schallend loslassen, weil der Herr also einen Dauerkatheter hatte. Und das war dann also schon mehr in Richtung Fine Joke. Ne? Ja. Wie reagieren eigentlich so die Angehörigen darauf? Die jüngeren Angehörigen, kriegt ihr das mit? Dulden die das? Oder die jüngeren Angehörigen bekommen es nicht mit. Die kriegen es gar nicht mit. Die bekommen das nicht mit, weil das also wirklich im Rahmen der absoluten Privatsphäre stattfindet. Und selbst wenn wir das bemerken, auch zum Beispiel, wenn ein Mann, was er sich von Beate Use, sich hat einen Katalog schicken lassen und dann im Bett liegt, häufig sind sie halt auch noch schwerhörig, hören auch nicht immer unbedingt, wenn wir klopfen. Und wenn sie dann halt darin blättern und wenn ich sowas mitbekomme, dann ich setze mich daneben und nach dem Motto, na, was gefällt Ihnen hier und welche finden Sie denn hier so scharf? Also, dass man versucht, da sehr, sehr locker mit umzugehen. Nicht, wie können Sie sowas denn machen? Ja. Weil das gehört hier einfach. Also, ein tolles Altenpflegeheim. Ich denke mir, es gibt ganz, ganz, ganz viele. Ja. Gott sei Dank, mittlerweile, ne? Ja. Ja. Ich danke für den Anruf, Roland. Gut. Alles Gute. Alles Gute, tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. 1:30 und 12 Sekunden. Und jetzt machen wir ein kleines Päuschen. Ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefontalkshow Domian und unser Thema heute Nacht heißt Sex im Alter. Wie erlebt ihr Sex im Alter? Die positiven Seiten, die negativen Seiten, die schönen Seiten, die schwierigen Seiten. Und frage vielleicht auch an die Jüngeren, wie findet ihr das überhaupt, wenn ältere Menschen halt auch noch sich der Leidenschaft hingeben und Spaß am Sex haben. Meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. Die Stammzuschauer werden jetzt schon spitze Ohren kriegen und die Augen weit aufmachen. Ich habe wieder einen Fax von Niki bekommen. Ihr werdet euch erinnern, ich habe schon 3 Faxe von Niki bekommen. Jedes Mal mit Aktbildern. Und diesmal schreibt mir Niki, 24 Jahre alt. Tausend Dank für deinen Geburtstagsgruß an mich, das war ja gestern. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Als kleines Dankeschön dafür bekommst du ein weiteres Bild von mir. Ich hoffe doch, die Bilder bekommen einen Ehrenplatz bei dir. Natürlich über meinem Bett. Wo sonst? Wie wäre es denn, wenn du mir von dir mal ein Foto faxen würdest? Damit meint Niki natürlich ein Aktfoto. Und ich muss euch natürlich das neueste Foto jetzt auch präsentieren. Ihr, die ihr uns im Fernsehen verfolgt. Es wird immer schärfer, ne? Niki, wie man sie erkennen kann, oben ohne. Ein dralles Weib, wie es uns Jungs hier gefällt, in der Redaktion. Ja, mein treuer Fan Niki. Mal sehen, was da alles noch kommt. So, Günther ist dran. Günther ist 77 Jahre alt. 77 Jahre. 77 Jahre. Ich grüße dich herzlich. Ich grüße dich auch. Ich habe vorab eine Frage, ja, die du nicht beantworten musst, aber es wäre schön, wenn du es mir sagen könntest. Ja. Wir unterhalten uns seit längerer Zeit schon darüber, ob Domian dein richtiger Name ist. Er oder ist, ob das ein Künstlername nee, ist. Er ist mein richtiger Nachname. Tatsächlich? Ja, ich wurde so geboren. Ah ja. Ja, es hört sich so etwas nach Dominus an und ein bisschen nach Domestik. Nach Dominus? Da haben wir gesagt, das könnte durchaus, da ja deine Themen fast immer das Heim und das menschliche Leben betreffen, hätte es ja auch einen Künstlernamen sein. Oder es klingt auch nach Domina, ne? Ja, das auch, ne? Ja. Wo wir uns über Sex unterhalten. Aber Stichwort Sex im Alter. Ja. Da hast du angerufen jetzt. Wie sieht's denn da bei dir aus? Ja, es ist ein Zufall, dass ich jetzt gerade heute Abend da hineingeraten bin. Ja. Und das Thema, das ich habe, passt auch eigentlich recht gut da rein. Mhm. Sonst sagst du ja immer vorher an, was du am nächsten Tage machen wirst. Das hast du in der letzten Nacht nicht getan. Habe ich nicht geschafft, weil der junge Mann so ernsthaft erzählte von seiner Flucht und da ging es irgendwie nicht mehr gestern. Ja, das, nein, ich sage nur, dadurch ist es ein Zufall. Mhm. Ich kannte das Thema nicht. Erzähl aber, mal. Wir sind seit 50 Jahren verheiratet. Seit 50 Jahren? Gratulation. Wir feiern dieses Jahr noch Goldene Hochzeit und wir sind zusammen seit 1938, seit der Tanzstunde. Wahnsinn, Wahnsinn. 50 Jahre Ehe. Ja. 50 Jahre gute Ehe. Ich denke ja. Ja. Und wir lieben uns heute noch genauso wie am ersten Tag. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, Günther, schläfst du heute auch noch so mit Spaß mit deiner Frau wie damals? Wenn du fragst, schläfst du mit ihr, dann ist das richtig. Ich meine, jetzt habt ihr noch Sex miteinander. Wir haben noch Sex miteinander, aber nicht in der altgewohnten Form, weil ich Diabetiker bin und insoweit ein paar Schwierigkeiten habe. Aber Sex bedeutet ja nicht nur rein und raus. Mhm. Also Diabetiker heißt, du hast Probleme mit der Erektion. Ja, richtig. Ja. Wie sieht denn, wenn du darüber erzählen magst, wie sieht denn eure Sexualität aus? Also erstens mal, wir schlafen jeden Mittag eine Stunde zusammen und zwar ohne jedes Textil. Das ist ja schon mal sehr, sehr erotisch. Da liegen wir ganz eng beieinander und nehmen Hautkontakt auf und streicheln uns und ab und zu geht es auch mal etwas weiter. Ja, also du würdest bei dir schon sagen, wenn es auch unten nicht mehr so funktioniert wie früher aufgrund der Krankheit, die Leidenschaft und der Spaß an der Sexualität ist im Kopf schon da. Irgendwas wird mit der körperlichen, also mit der sagen wir mal, mit der Sexualität, was man normalerweise drunter versteht, das wird natürlich im Alter weniger. Mhm. Das ist ja auch ganz natürlich und das ist erwartet auch, glaube ich, niemand, dass er im Alter noch so, sagen wir mal, so sprungbereit ist wie mit 18. Mhm. Das erwartet ja niemand. Aber trotz und alledem, was bleibt, ist die Erotik. Die Erotik. Die Erotik ist eigentlich viel, viel wichtiger als die Sexualität. Das hat der Roland gerade ja auch schon erzählt, der Pfleger aus dem Altenheim. Stimme ich voll bei. Ja. Ja. Ist es denn so, wenn ihr da, ihr beiden Süßen immer nackt beieinander kuschelt, mittags, dass es dann doch schon mal dazu kommen kann, ab und zu vielleicht mal, dass du deine Frau schon, weiß ich jetzt, via oral und mit der Hand befriedigst? Kann das schon doch auch noch passieren? Ja, die wird jetzt öfteren mal verwöhnt. Ja, das schon. Ja, und ich auch. Wenn du jetzt so vergleichst, die Sexualität früher, gehen wir mal 40 Jahre zurück vielleicht und jetzt, würdest du sagen, dass sie jetzt schöner ist, weniger schön, intensiver ist? Wenn du das vergleichst und bewerten sollst, sag da mal was zu. Das ist natürlich ein bisschen schwer zu beantworten. Mhm. Erstens mal muss man sich erinnern, wie es damals war. Mhm. Und zweitens muss man dann das vergleichen mit dem, wie es heute ist. Mhm. Ich würde sagen, es ist wie mit allem im Leben. Je öfter man es macht, desto weniger reizvoll wird es. Mhm. Und dass die Sexualität im Alter zurückgeht, das empfindet man auch nicht unbedingt als Verlust. Mhm. Ich habe schon verstanden, dass es sich auch kompensiert dann in der Erotik, ne? Dass man die Sehnsucht hat, erotisch sich auszutauschen. Ja, es kompensiert sich nicht nur, sondern wir haben das ganze Leben über erotisch gelebt. Wir haben eine völlig freie Ehe geführt. Was heißt freie Ehe? Ja, es hat jeder das gemacht, was er für richtig hat. Ach so, das heißt, du hast mit anderen Frauen auch deine Erfahrungen gemacht und sie mit anderen Männern. Ja, das ist richtig. Das schon. Vielleicht ist das das Geheimrezept, wenn man so lange zusammen... Möglicherweise ja, aber man kann es niemand empfehlen, denn es gehört ein enormes Maß an Toleranz dazu und das bringt nicht jeder auf. Mhm. Gab es denn in eurem Leben, in den 50 Jahren, das ist ja so eine lange Zeit, vor der ich sehr viel Respekt habe, gab es da mal Momente, wo du vielleicht doch sehr eifersüchtig warst oder umgekehrt und ihr Angst hattet um eure Ehe? Nein. Nein, ganz eindeutig nein. Nein, also da müsste ich sehr lange nachdenken, wenn ich überhaupt mal einen Streit deswegen nicht mal. Wir haben aber eins gehabt und das war absolute Treue, also Treue in Worten. Mhm. Und vor allen Dingen verstehen wir unter Treue, dass wir bis ans Lebensende zusammen bleiben. Mhm. Hast du das nicht... ist bei uns die Treue. Ja. Wir laufen nicht einander fort. Ja. Aber wir haben auch Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl genug, dass wir wissen, wenn der Partner mal einen anderen Partner hat, dass er deswegen nicht gleich wegläuft. Mhm. Also verstehe ich das richtig, dass ihr letztendlich euch absolut treu wart, ja, im geistigen Sinne, ja, ihr körperlich aber durchaus mal andere Erfahrungen gesammelt habt. Ja, das war dann aber vorher besprochen. Immer ganz offen. Immer ganz offen. Mhm. Das ist ja für die Zeit, also ich rechne mal gerade zurück, als ihr jünger wart, war das ja schon eine ganz ungewöhnliche Art, eine Ehe zu führen. Ne? Ja, man darf gar nicht dabei nicht vergessen, dass es immerhin knappe 30 Jahre erst her ist, dass das straffrei ist. Das kommt auch noch hinzu, genau. Ja, ja. Wie kommt das, dass ihr so freie Leute wart? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Seid ihr vom Elternhaus so sozialisiert? Dass Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir leben hier in sexueller Hinsicht in der schlimmsten Gegend Deutschlands. Darf ich mal fragen, wo das ist? In Bayern? Nein, in Norddeutschland. Aha, Norddeutschland. In Norddeutschland. Ja. Und, da ist es schlimmer als im Bayerischen Wald. Habt ihr Kinder? Drei. Drei. Und haben die das so mitbekommen, wenn ihr dann auch fremdgegangen seid? Mussten die das unbedingt? Nee, mussten die nicht. Also was wir uns untereinander gesagt haben, mussten wir ja nicht den Kindern auch sagen. Ja, ist klar. Wie ist denn das jetzt? Du bist jetzt 77. Wie alt ist meine Frau ist 76. Die ist 76. Ja. Kommt das jetzt auch noch vor, dass du mal mit einer anderen Frau... Nein, warum sollte ich? Ich weiß ja nicht, frag dich. Wir haben aber eine eigene Sauna und gehen einmal in der Woche, meist samstags abends, dann in diese Sauna. Ja. Und das ist für uns eigentlich der Abend, an dem man am besten etwas unternehmen kann, weil man erstens mal entspannt ist und etwas aufgelockert. Mhm. Und weil man außerdem, und das ist ein Riesenvorteil, auch körperlich noch absolut sauber ist. Ja, also Saunagang hat immer was dann mit Erotik auch zu tun und Sexualität. Ja, das hat es eigentlich immer. Ich glaube einfach nicht dran, dass die meisten Leute in die Sauna gehen, nur der Gesundheit wegen. Ich finde das sehr, sehr nett, dass ihr alle so frei darüber erzählt. Weil ich nach wie vor glaube, ich habe ja schon einige Gespräche über dieses Thema hier in der Sendung geführt, aber dass bei ganz, ganz vielen alten Leuten dieses einfach eine Mauer dieses Thema ummauert ist. Man redet den da nicht Eindruck über. Haben wir auch. Ja. Gerade ja. Hier, wo ich wohne, ganz besonders. Ja, damit sind wir eigentlich beim Thema. Wir waren unterwegs und wollten nach Spanien und dann sind wir in den Streik der französischen Auto-Rummifahrer geraten. Ja. Und da hat meine Frau einen Herzinfarkt gekriegt. Da hat sie sich so aufgeregt, da haben wir die ganze Nacht auf der Autobahn gestanden und die waren auch nicht sehr freundlich, die um uns zustanden. Und dann habe ich sie in Frankreich ins Krankenhaus bringen müssen und dann sind wir sofort wieder zurückgefahren nach Hause. Ja. Und auf dem Weg haben wir uns unterhalten. Es ist doch eigentlich ein großer Nachteil, dass die Menschen im Alter alleine sind. In der Jugend, wo sie gar nicht drauf angewiesen sind, da haben sie Wohngemeinschaften und was weiß ich alles. Und im Alter, da separieren sie sich, da kapseln sie sich ab, da sind sie nicht mehr ansprechbar. Ich hoffe, dass da ein Umdenkungsprozess allmählich stattfindet. Und dass in den nächsten Generationen das etwas anders abläuft als jetzt und in der Vergangenheit. Ja, ich kann dazu zurückkommen, auf das, was eben dieser junge Mann da gesagt hat, der Pfleger, und auch das, was die Vorrednerin, die 82-Jährige, gesagt hat, der Mensch braucht doch im Alter noch Streicheleinheiten, natürlich, der braucht die Wärme anderer Menschen. Lieber Günther, darf ich das noch eben einführen? Ja, jetzt haben wir seit 2 Jahren, versuchen wir krampfhaft eine Dame zu finden, die sich uns anschließt. Aha. Und seitdem dieser Herzinfarkt war, weil wir gesagt haben, wir sind nun so ineinander verzahnt und es ist für uns unheimlich schwer, wenn sich einer von uns beiden verabschiedet. Wer das sein wird, das weiß man ja nicht. Also du meinst, was heißt anschließen? Voll mit integriert. Also auch im erotischen Bereich? Wir haben eine ausgebaute Dachgeschosswohnung, wo die Dame wohnen kann. Ja. Und die kann mit in die Sauna gehen, kann mit uns in Urlaub fahren. Die kann auch mittags mit euch kuscheln. Ja, kann sie auch, wenn sie will. Ja, klar. Und wir versuchen seit 2 Jahren eine solche Dame zu finden. Und ich glaube, diese so viel zitierte, einsame alte Dame, die in ihrem Kämmerlein sitzt und jeden Tag weint, weil sie so alleine ist, Günther, gibt es, glaube ich, gar nicht. Die hört uns jetzt vielleicht gerade zu. Ja, das hoffe und ich. Und vielleicht ist die genauso begeistert von dir, wie ich begeistert von dir bin. Und vielleicht meldet die sich bei uns. Und dann werden wir natürlich sofort den Kontakt herstellen zwischen euch. Es wäre schön. Das ist ein Angebot. Also die kann hier bei uns erstmal wohnen. Ja. Und kann sich die Sache ansehen. Ja. Und völlig risikolos. Sie braucht deswegen ihre Wohnung nicht aufzugeben. Ich möchte. Kann sie dann wieder nehmen. Und wenn es ihr gefällt hier, dann gibt sie ihre Wohnung auf und schließt sich uns voll an und fährt auch mit uns in Urlaub. Ich möchte auch dir wirklich ein ganz dickes Kompliment machen, dass ihr so frei lebt und jetzt im hohen Alter von 77 noch so ein neues Experiment eingehen wollt. Finde ich fantastisch. Manch ein junger Mensch könnte sich davon eine Scheibe abschneiden. Das ist an sich kein Experiment. Wir haben gesagt, es gibt ja ein Lied, der Mann, der vor dir war. Und wenn man so alte Damen kennenlernt, dann ist immer von dem Mann die Rede, der vorher war. Und wir meinen, wenn man zusammenlebt und hat gemeinsame Erinnerungen, dann weiß man, wenn sich einer von den dreien verabschiedet, weiß man, über wen man spricht. Man kennt ihn persönlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier alleine in der Wohnung bleiben würde, und ich habe das ja erlebt, sie war ja 4 Wochen im Krankenhaus, ich finde ja nicht mal einen Löffel. Lieber Günther, schönen Gruß an deine Frau. Gute Besserung, sofern es noch nötig ist. Und nein, es geht ihr gut. Es geht ihr gut. Nur im Moment und ich will sie nicht wecken, weil es zu überraschend gekommen ist. Schöne Grüße. Und wenn sich bei uns jemand meldet, geben wir es natürlich sofort weiter. Es wäre lieb. Alles Gute. Wir würden uns freuen. Tschüss, Günther. Tschüss, Jürgen. Tschüss. Jetzt ist Moni dran und Moni ist 44. Hallo? Ja, Moni, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Also ich finde das unheimlich toll, dass du das Thema aufgreifst. Ja. Liebe im Alter. Das ärgert mich, dass in den Medien darüber nichts geschrieben wird. Nie. Wir sehen auch in der Werbung nur mal schicke, knackige junge Leute und nie alte Leute. Warum? Genau. Ich weiß es nicht, woran es liegen mag. Ich war verheiratet mit einem 23 Jahre älteren Mann. Und es wurde mir immer vorgehalten, was ich von den Alten will. Der kriegt keinen Hoch. Was ist da so alles gab. Der hat einen Schlabberbauch. Und sowas, das nicht. Nee, aber das sagen die Leute dann vielleicht irgendwie bösartig. Das nicht. Aber es war oft die Phrase. Er war nicht schön, er hatte kein Geld, aber er hatte wohl irgendwas. Ich habe viel gelernt, Selbstbewusstsein und ja, auch die Liebe selbst macht mir sehr viel Spaß. Du warst mit ihm zusammen, sagst du? Oder bist du immer noch mit ihm zusammen? Nein, er ist inzwischen verstorben. Er ist verstorben. Leider denkt man nicht daran bei der ganzen Liebe, wenn ein Kind kommt, dass es dann sehr früh schon weise wird. Das macht eben der Altersunterschied aus. Das heißt, ihr habt auch ein Kind miteinander? Eine Tochter haben wir miteinander, die ist heute 26 und sicher, es gab hier und da Unterschiede zwischen uns, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, das war schon toll. So alt war er dann ja auch noch gar nicht. Wie alt warst du, als du ihn kennengelernt hast? Damals war ich, 16, 17. Und er war dann? Er war 39. Naja. Ungefähr, na gut. Das ist aber eigentlich nicht das eigentliche Thema, warum ich anrufe, sondern ich mache erotische Massagen. Mhm. Und bei mir kommen Kunden von 23 bis 85. Bis 85? Ja. Auf was stehen die 85-Jährigen denn bei der erotischen Massage? Nun mache ich mit denen natürlich keinen Verkehr und dergleichen, sondern es wird wirklich eine Massage gemacht. Also kommen Männer zu dir? Die kommen zu mir hin, oder rufen vorher meistens an, ja, und dann kommen sie zu mir hin. Ich habe also regelrecht einen Massagesalon, wo sie dann erscheinen. Aber es ist so ein Erotik-Massagesalon, also kein medizinischer Massagesalon. Nein, also Wellness, das was man jetzt so hat, Beauty und das Ganze drum dran und eben auch diese erotische Massage. Mhm. Und ich bin immer sehr erstaunt, wenn dann so ab 60 die Pullover so herunterfallen, was da noch Knackiges drunter sitzt. Mhm. Also nicht runzeln und falten, nach dem berühmten Maß, man bleibt mit den Nägeln hängen. Natürlich erfordert das manchmal auch Einfühlungsvermögen, logischerweise. Ja. Prostatakrebs und dergleichen, die Operierten kommen auch. Ja, auf was musst du da denn besonders achten? Sie sind sehr empfindlich beim Anfassen zum Beispiel. Mhm. Und sie haben auch keinen Samenerguss. Mhm. Das war für mich das erste Mal auch sehr fremd. Das heißt, kommt dann schon zu richtig sexuellen Handlungen. Du holst den Jungs einen runter, den alten Jungs. So würde man das sehen. Sagen wir es mal ganz klar so. Ja, es ist natürlich wirklich eine Massage vorher. Also, und dann wird der Reiz eben so ein bisschen ausgespielt. Die Massage ist das Vorspiel quasi? So ist es, ja. Und dann geht's zur Sache. Aber es gibt keinen Geschlechtsverkehr. Es gibt keinen Geschlechtsverkehr. Bist du angezogen währenddessen? Meistens nackt. Meistens nackt? Ja. Und dürfen die Jungs sich dann ein bisschen anfassen und spielen an der einen oder anderen Stelle? Ja, schon. Ein bisschen fummeln ist erlaubt. Das ist erlaubt. Ja. Ich kann das beeinflussen, wie viel sie dürfen und wie viel nicht. Wie lange dauert denn die Massage, bis du dann so an die härteren Zonen gehst? Also in der Regel soll sie 30 Minuten dauern, aber ich achte da nicht auf Uhren. Ich gehe auf diesen Menschen im Einzelnen ein und versuche so gut wie möglich ihm nachzufühlen und ihm wirklich auch Spaß zu vermitteln. Mhm. Nicht, dass der bezahlte Kunde, der nächste steht draußen, das auf keinen Fall. Und dir macht das auch gar nichts aus, wenn eben ein älterer Mensch kommt, ein älterer Mann, der eben nicht mehr so schön ist wie ein 20-Jähriger? Nein, ich meine, es gab schon Kunden, wo ich wirklich auch manchmal, naja, das war nicht ganz so einfach, aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, nein. Sie sind attraktiv unter dem Pullover, wie man so schön sagt, im Gesicht hast du Falten, woanders hast du Platz dafür. Und das Verhältnis, also die jetzt zu verwöhnen, ist eigentlich oftmals noch schöner als bei den Jungen. Warum ist das schöner? Ja, sie sind, sie geben sich mehr hin. Mhm. Sie sind auch selbst mir gegenüber einfühlsamer. Mhm. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, das Verständnis, was ich dem versuche rüberzugeben, dass das irgendwie eine Harmonie zwischen uns auch gibt. Gibt es deiner Erfahrung nach Dinge, auf die ältere Männer mehr stehen als junge Männer? In der Massage, beim Berühren, wie auch immer, was du da alles mit denen machst? Sehr unterschiedlich. Die Älteren sind eher bereit, auch zuzugeben, auf was sie stehen. Es gibt ja welche, die mögen also herbe angefasst werden. Mhm. Ja, die wissen das, ne, nach langjähriger Erfahrung. Die Jungs, die wirklichen jungen Jungs, wissen das meistens ja noch gar nicht. Nein, die sind mir gegenüber, weil ich ja auch älter bin, sehr verlegen und wissen auch nicht, wie sie mit mir umgehen sollen, oder trauen sich nicht, sind, ja, das heißt, sie geben es hinterher zu, dass sie also meinten, sie würden alles falsch machen. Ja, wieso gehen denn die Männer zu dir in einen Massagesalon und warum gehen die nicht gleich zu einer Prostituierten? Ich glaube, das ist ein Unterschied. Die Prostituierte, das ist ja, ich denke es mal so, ich bin noch nicht aus dem Fach, aber man geht hin, man bezahlt, man schiebt eine Nummer, es gibt kein Gefühl. Vielleicht vermittle ich sehr viel Gefühl, ich weiß es nicht. Also ich gehe wirklich von Mensch zu Mensch mit denen um. Also vielleicht vermittelst du wirklich, oder man hat den Eindruck, dass da mehr Gefühl passiert. Eigentlich kannst du ja auch kein Gefühl geben allen Kunden, oder? Ich würde mal sagen, ein Gefühl ist schon da. Vor allen Dingen, wenn Sympathie da ist, wenn der Mensch einem gefällt, ob jung oder alt. Und ich habe auch wirklich Spaß daran. Wie viele Gäste hast du am Tag? Das ist unterschiedlich. Mal sind es 4, 5. Das kommt auch manchmal vor, dass es nur 2, 3 sind. Das ist wirklich. Ich arbeite nur einen halben Tag nachmittags. Also wir haben wohl so im Schnitt, schätze ich mal, zwischen 5 und 8 Kunden. Was kostet so eine schöne Massage bei dir? Ja, es fängt mit 80 Mark an und hört bei 150 auf. Ist natürlich eine Stange Geld auch, ne? Da muss man schon gute Rente haben, ne? Wenn man da sich jeden zweiten Tag massieren lassen will von dir. Es ist immer ganz amüsant, so die Verheirateten, dann entdeckt man so in dem Portemonnaie so ganz klein gefaltete Scheine hinter dem Foto. Achso, es kommen dann auch verheiratet zu dir. Ich würde mal bestimmt sagen, 95%. 95%, ne? Und du hast sicherlich auch Stammkunden, ne? Mit Sicherheit. Ja. Ja, vor allen Dingen auch eben bei den Älteren. Ja. Und ich denke, ich finde es eigentlich sehr schade, dass die Frauen immer so müde sind und nicht so ein bisschen ideenreich sind, wo der meint, ich bin jetzt alt, ich brauche das nicht mehr. Nicht so, wie sie oft immer sagen, ich wäre immer ein geiler Bock. Also ich finde das eigentlich schade, denn also ich finde, das ist genauso wichtig im hohen Alter. Ich meine, gut, jetzt bin ich erst 44, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass ich mit 60 irgendwie einen Pullover stricke für meine Enkelkinder. Vielleicht machst du ja die Massage auch noch, wenn du alt bist. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ich weiß es nicht. Also noch sehe ich recht knackig und aus. Ich gebe mich dort auch jünger aus. Und damit komme ich auch durch. Ach, das musst du. Ja, nee, aber warum? Warum gibst du dich jünger aus? Da erfüllst du ja dieses ganze Klischee. Steh doch zu deinem Alter und sag, ich bin nur mal 44 und ich bin die Moni und da stehe ich sogar wirklich vor hinter. Aber du musst verstehen, wenn ein jüngerer Mensch anruft und der hört dann 44, dann habe ich alle Chance verloren. Meinst du? Angst. Ja. Ah, es gibt aber auch Junge, die darauf stehen. Wenn sie nachher später mit mir drüber sprechen, wie alt bist du oder dergleichen, oder ich frage mal, wie alt er ist, und ich sage dann, weißt du eigentlich, wie alt ich bin, dann immer, oh mein Gott, toll. Allerdings, du hast gerade gesagt, dass du das nur halbtags machst. Was machst du die andere Hälfte des Tages? Da bin ich brave Hausfrauenmutter. Brave Hausfrauenmutter und hast Kinder. Ich habe noch zwei Kinder zu Hause. Wissen die davon, was du machst? Nein. Nee, ganz klar. Allerdings meine Tochter, die weiß es. Und der Mann, weiß der es auch? Oder bist du alleinerziehend? Ich bin alleine. Nach dem Motto, Frau alleine, muss sehen, wie das Geld zusammenkommt. Ja. Das war nett, mit dir geplaudert zu haben, Moni. Ja. Alles Gute. Ja. Viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit. Ja, danke, Glatschweiß. Mach's gut. Das ist super. Ich schaue jede Nacht, aber mit dir kann ich immer nicht mehr einschlafen. Ehrlich. Also dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die 60-jährige Helga. Ja, ich bin da. Am Telefon. Hallo Helga. Hörst du mich bitte? Ja, sehr gut. Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, also ich stehe total dazu und ich hoffe, es geht noch Jahre so weiter. Aber ich könnte auch eine Geschichte von einem 92-jährigen Mann erzählen. Du hast einen 92-jährigen Mann? Nein, ich nicht. Ich lebe mit einem Mann zusammen, der um 17 Jahre jünger ist. Ja. Den habe ich kennengelernt. Der war zwei Tage in Wien, ist Ausländer. Ja. Und seit dieser Zeit, Sex ist... ich will nicht sagen das Wichtigste, aber sehr wichtig. Wie viel Mal Sex in der Woche? Jetzt, das ist sporadisch. Das ist manchmal einmal in der Woche, manchmal jeden Tag, manchmal vielleicht nur einmal in 14 Tagen. Aber die Liebe ist das Ausschlaggebende und man freut sich auch mehr darauf, glaube ich. Du rufst aus Wien an, ne? Bitte? Du rufst aus Wien. Also, ja, wir haben schon einmal miteinander gesprochen. Vielleicht seid ihr Wienerinnen ja auch so. Ihr seid ja sehr sinnenfreudige Menschen in Österreich. Naja, nein, ich habe sehr viele Bekannte, das ist nicht allgemein so. Ja. Wolltest du gerade eine Geschichte erzählen von einem 92-jährigen Mann? Ja, von dem 92. Ja. Das war von meiner Mutter der Nachbar. Und seine Frau war im Krankenhaus und der Arzt hat gesagt, wenn sie nach Hause kommt und er nimmt sie jeden Tag so her, sie war 56, er war 92, dann wird sie das nicht überleben und sie hat es nicht überlebt. Mit 92 Jahren hat er jeden Tag... aber das war rücksichtslos, meiner Meinung nach. Er hat gewusst, dass das ihren Tod bringt. Also er war so potent und hat dann sich ausgelebt und die Frau ist dann zugrunde gegangen. Er ist gestorben und ein Jahr später hat er geheiratet und dann hat er noch ein Jahr gelebt und diese Frau hat die zweite von meiner Mutter erzählt, das ist nicht auszuhalten mit ihm. Also Helga, du bejubelst ja nun deine eigene Sexualität in deinem Alter auch. Ja. Wenn du jetzt wenn du es so vergleichst, gehen wir mal 30 Jahre zurück, als du 30 warst, deine Sexualität damals und jetzt. Was ist der gravierende Unterschied? Naja, da kann ich nicht so darüber sprechen, weil mein Mann, mit dem ich verheiratet war, der war ein Muffel. Und dann habe ich eben diesen Mann aus Ägypten kennengelernt und da hat sich das so abgespielt, jeden Tag, und das war mir nicht recht. Nicht, dass es mir nicht gefallen hätte, aber es wurde zum Automaten. Ich habe gesagt, wir sind keine Automaten. Ich will nicht, dass ich, wenn ich ins Bett komme, weiß, jetzt spiele ich das ab. Aber da habt ihr mittlerweile jetzt einen Modus gefunden. Ein sporadisches. Ja. Ja, ich stehe auf dem Sessel und gieße die Blumen und, zum Beispiel. Ja. Und er kommt und streichelt mich und hebt mich herunter. Ja. Egal, ob meine Hände jetzt nass sind vom Wasser. Wir sind einmal Knödeln zerkocht in der Küche, weil wir haben während dem Kochen in der Küche. Und Knödeln pfeif auf die Knödel und die waren kaputt dann. Auf was steht Helga, unsere 60-jährige Helga, denn sehr in Sachen Sexualität? Hast du eine Folie? Alles bis auf Analverkehr. Das ist leider nicht möglich. Das ist nicht dein Ding? Nein, nicht mein Ding. Wir haben es versucht, aber es war nicht möglich. Ich habe solche Schmerzen dabei gehabt, es war nicht möglich. Muss dann ja auch nicht sein. Nein, wir haben darauf dann gerne verzichtet, weil der Mensch eingesehen hat, dass das mit mir nicht möglich ja. ist. Ne? Also du bist auf jeden Fall rundum zufrieden auch? Rundum. Mit deiner Sexualität? Die ganzen 17 Jahre. Und machst sicherlich, so wie du redest, auch anderen Leuten in deinem Alter Mut, dass sie das mehr rauslassen sollen. Ne? Natürlich, weil viele sagen, na jetzt will ich das nicht mehr, nur freundschaftlich. Sag ich, das ist so schön, ja, aber es kommt auch darauf an, wie sich der Alltag abspielt. Ich danke für deinen Anruf. Schöne Grüße nach Wien. Wenn man sich beim Tag nicht versteht, dann kann es in der Nacht nicht schön sein. Ja, genau, das ist ein Wort. Das ist, die Liebe macht viel aus. Alles Gute, viel Spaß weiterhin, Helga. Gut, ich bedanke mich, Baba, Servus. Tschüss. Jetzt haben wir noch Gisela. Und Gisela ist 65. Hallo Gisela. Ja, hallo, Domian. Ja. Ich möchte nur ganz schnell einen kleinen Witz loswerden über das heutige Thema. Ja. Also die Oma Rosi liegt im Altenheim im Sterben, ist 85. Und also jeder weiß, und sie weiß es auch, fühlt, glaubt es jedenfalls, die letzte Stündlein kommt in Kürze. Und dann sagt sie, also tut mir einen Gefallen, ich gebe ihm 100 Mark, ihr Pfleger, der Dieter, das ist so ein süßer Junge, schickt mir den doch bitte heute Nacht noch ins Bett, ich gebe ihm 100 Mark. Mhm. So. Am nächsten Morgen kommt die Frühschwester rein, das Bett von Omi Rosi ist leer, der Dieter steht daneben. Ach, sagt die Schwester, ist die Oma Rosi heute Nacht gestorben? Nee, die ist schnell zur Bank geflitzt, die holt nochmal 100 Mark. Das war's. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Das war der Witz am Ende. Ich bin 65 und mit meinem 6 klappt's noch prima. Auch alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Alles. Dir macht Spaß und rosa, du. Noch rosa mit Pünktchen. Und du guckst hoffnungsvoll in die Zukunft. Na. Ich bin bitter. Ja, da muss man das machen. Na aber. Gisela, danke für den Witz, alles Gute. Danke, alles Tschüss. Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, Süßen, wo auch immer ihr uns zugeschaut habt und zugehört habt, das war unser Thema Sex im Alter. Das machen wir bestimmt nochmal. Das ist wirklich ein gutes Thema und es gibt so viele wunderbare ältere Leute, die gerne darüber sprechen und ich finde, dass man durchaus sehr oft in der Öffentlichkeit darüber reden sollte, damit nämlich die Leute, die ein bisschen Probleme oder sehr viele Probleme damit haben, aus der Reserve gelockt werden und vielleicht auch mehr Mut haben, noch im Alter diesen Genuss wirklich für sich auch in Anspruch zu nehmen. Sex im Alter. In der Technik war Annette Bastian. Wir sind morgen wieder da. Radio 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Uhr. Und nächste Woche und übernächste Woche, da machen wir eine kleine Domian-Osterpause. Aber morgen sind wir nochmal da. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bye bye. Bis dann. Ciao.